طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In name of Allah, des Allerbarmers, des Barmherzigen, und Allahs Segen und Heil sein auf dem Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die in seine Fußstapfen treten, auf dass wir unter seiner Fahne versammelt werden am Tag der Auferstehung und auferstehen werden. Liebe Geschwister, heute ist die sechste Sitzung über die Hajj und wir befinden uns im Kapitel über As-Saydu fil Haram. Das heißt, das Kapitel über die Jagd innerhalb der heiligen Gebiete. Und gemeint ist Makka und Medina. Und in diesen beiden Gebieten, was die Jagd angeht, ist es egal, ob man Muhrim ist oder Halal ist. Das heißt, egal, ob man sich in Weihzustand befindet oder in normalen Zustand befindet, so ist das Jagen in dieser Zone verboten. Und zwar hat der Prophet sallam gesagt über Al-Madina, er hat gesagt, innaha haramun amin. Das heißt, es ist ein Haram, ein heiliges Gebiet und ein sicheres Gebiet. Amin. Und er sagte, und das überliefert über Safiya bint Shaybah, radiallahu anha, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sagen hören, am Tag von Al-Fatih, das heißt am Tag, an dem Makkah befreit worden ist. Er sagte, ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen, inna Allah harrama Makkata yawma khalaqa as-samawati wal-ardah. O ihr Menschen, Allah hat Makkah am Tag, an dem er die Himmel und die Erde erschaffen hat, für Haram erklärt. Also für als verbotene Zone erklärt. فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. So ist sie verboten, diese Stadt, bis zum Tag der Auferstehung. فَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. Das heißt, die Bäume dürfen darin nicht zurechtgeschnitten werden. وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا. Das heißt, die Tiere, die gejagt werden, dürfen darin nicht abgeschreckt werden, nicht in Angst eingejagt werden und vertrieben werden durch Angst einjagen. وَلَا يُؤْخَذُ لُقَتُهَا. Das heißt, wenn man etwas vorfindet auf dem Weg irgendwo, ist es verboten, verlorene Dinge selbst zu nehmen. Illa munshid, das heißt, außer dass jemand eben ruft und sagt, ich habe das und das gefunden, wem gehört es, das darf man sagen. Faqala ibn Abbas, faqala al-Abbas, al-Abbas, radiallahu anhu, und seinem Sohn, er sagte, illa al-idhkhir, fa innahu lil-buyuti wal-qubur. Das heißt, außer al-idhkhir, das ist eine bestimmte Art von Baum mit bestimmten Blättern dran, außer al-idhkhir, denn es wird verwendet für die Häuser, zur Abdichtung der Decken zum Beispiel, und auch für die Gräber wird es verwendet, also bei der Bestattung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also auch bei der Waschung wird es verwendet, ja, für die Toten. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, illa al-idhkhir, außer al-idhkhir. Also al-idhkhir darf man, das ist ein bestimmter Baum, den darf man schneiden und die Blätter von ihm nehmen und so weiter und so fort. Der Hadith ist Hassan und er ist bei Ibn Majah. Die Grenzen von Makkah, von Medina aus, sind 3 Meilen und von At-Ta'if und dem Osten und dem Jemen sind es 7 Meilen aus. Das ist immer von Makkah aus in diese Richtung, so eine Entfernung. Dann aus einer Ortschaft, die heißt Al-Ji'arrana, sind es 9 Meilen, 9 Meilen. Aus Jeddah, die Stadt kennen wir alle, sind es etwa 10 Meilen. Und also wie gesagt, das heißt von Makkah aus 10 Meilen in Richtung Jeddah. Also der Kreis, die Kreismitte ist Makkah selbst. Ne? Und die Grenzen sind bekannt und markiert heutzutage und von Generation über Generation weitergegeben worden, sodass wir heutzutage genau wissen, wo diese Grenzen sind. Und es ist also mutawatir uns überliefert worden weil es ist allgemein bekannt unter allen Muslimen, wo die Grenzen von Makka sind. Und in einer Überlieferung heißt es auch, Wala yuhtashu hashishuha, das heißt auch Gräser, Grünzeug, darf man auch nicht irgendwie mähen oder abschneiden. Jetzt sagen die Ulama, also wenn Bäume von Allah gepflanzt worden sind, und alle Bäume sind irgendwo von Allah gepflanzt, aber gemeint ist, wenn es keine Aktion von einem Menschen beteiligt war, dann diese Bäume, die von Allah gepflanzt worden sind, darf man nicht abschneiden, nicht zurechtschneiden und nichts von ihnen, nicht zerstören. Außer wenn sie auf einem Weg liegen und sie entfernt werden müssen, weil man diesen Weg braucht. Das heißt, außer wenn es eine Notwendigkeit gibt. Und wenn er allerdings abstirbt, dann darf man ihn benutzen. Wenn er abstirbt und die Sachen, die abgefallen sind, die darf man dann verwenden. Selbst gepflanzte Sachen darf man verwenden. Darf man auch wieder wegmachen und abschneiden. Und einen Baum gepflanzt hat, darf man ihn wegmachen wieder, den Baum. Und der Haschisch, also das heißt alles Grünzeug, wie Rasen und so, wenn es grün ist, also die Sachen, die Pflanzen, die grün sind, darf man seine Herde davon essen lassen. Aber man darf es nicht selbst mähen oder pflücken und dann den Tieren geben. Und wenn es nicht grün ist, darf man damit machen, was man will. Na. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das gleiche gilt auch für Al-Medina. Okay? Und wie heißt das? Also das gleiche Verbot gilt auch in Medina, was ich gerade gesagt habe über die Pflanzen und die Bäume und so weiter und so fort. Und genauso darf man nicht die Tiere abschrecken. Warum abschrecken? Der Hadith beinhaltet interessante Sachen. Er hat nicht gesagt, man darf keine Tiere jagen, sondern das nicht mal abschrecken, weil man könnte auf die Idee kommen, und zu sagen, wenn man so bei der Grenze ist zum Beispiel, dass man das Tier irgendwie rausjagt aus der Haramzone und dann jagt. Ja, das darf man auch nicht. Sondern die Tiere dürfen nicht gejagt werden. Dann, was auch Hadith auch interessant ist, er sagt, man darf die Bäume nicht zurechtschneiden. Wenn man schon einen Baum nicht zurechtschneiden darf, dann darf man auch erst recht nicht absägen. Also das eine beinhaltet das andere sowieso. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, am Ende fragen. Ja. Wenn jemand Fragen hat, also aufschreiben einfach. Ist einfach. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt über Medina. Übrigens, was vielleicht interessant ist, also es ist, wenn man in Mekka etwas gejagt hat, dann gelten die gleichen Regeln wie wenn man als Pilger gejagt hat. Die Regeln, die wir letztes Mal erwähnt haben, über das Jagen und was für einen Ersatz man dann leisten muss, wenn man ein Tier aus Versehen gejagt hat oder umgebracht hat. Die gleichen Regeln gelten, wenn man das in Mekka gemacht hat. Auch außerhalb, wenn man sowieso kein Muhrim war. Und in Medina nicht. Medina ist zwar verboten, aber man muss nicht dafür Ersatz leisten. Okay. Jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt über Al-Medina, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatayn. Der Hadith ist authentisch. Das heißt, oh Allah, in Bezug auf Medina, segne Medina doppelt. Das ist die Bedeutung des Hadiths. Segne die doppelt. Somit ist Al-Medina doppelt gesegnet. Also gegenüber Mekka. Und deswegen war Imam Malik rahimahullah der Meinung, dass Medina besser ist als Mekka. Und auch aus dem zweiten Grund, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in Medina gestorben ist. Na. Aber die Mehrheit hat gesagt, dass Mekka die Stadt Allah lieber ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt in einem Hadith bei Tirmidhi, der ist sahih, er sagte, Wallahi innaki la khayru ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Das heißt, wahrlich bei Allah, du bist diejenige Erde, die Allah am liebsten ist und die bei Allah am besten ist, und du bist wahrlich diejenige Erde, die Allah am liebsten ist. Ja. Und auch, weil die Gebete in Mekka sind wertvoller als in Medina, 100.000 Mal mehr wert als woanders, und in Medina sind sie nur 1.000 Mal mehr wert als woanders. Na. Al-Medina hat auch seine Grenzen. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Al-Madinatu haramun وده حرام، المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. Das heißt, Medina ist verboten zwischen Ir und Thawr. Das sind zwei Berge. Jeder, der nach Medina geht und so eine kleine Rundreise macht innerhalb von Medina, wird mit Sicherheit gebracht werden zu diesen Zonen und ihm wird gezeigt, dass der Berg Ir, das Gebiet Thawr, der dritte bekannte Berg in Medina, mindestens dritte, ist Uhud natürlich, ne? Aber er ist keine Grenze. Also Ir und Thawr sind die beiden Grenzen und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين. Das heißt, wer darin irgendetwas an Unruhe stiftet oder eine Neuerung begeht, eine Bid'a begeht oder eine Unruhe stiftet, einen Krieg anzettelt oder irgendetwas, eine Fitna stiftet oder so das Gleiche unterstützt oder so etwas ähnliches unterstützt, auf ihn lastet der Fluch Allahs und die Engel und die Fluch der Menschen, allesamt, la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla. Das heißt, Allah wird am Tag der Auferstehung von ihm nichts annehmen. Der Hadith ist bei At-Tirmidhi und Sahih. So viel zu dem Kapitel, dass Medina und Mekka ein Haram ist. Wenn man jetzt auf der Reise nach Mekka ist, kommt man in Mekka an. Was macht man dann? Wir haben gesagt, oder jetzt fangen wir an, was wir sagen sollen, und zwar, man kommt nach Mekka an und wenn man, wir haben gesagt, es gibt drei Formen des Hajj. Wir sagen erstmal die erste, angenommen, wie die meisten Menschen, glaube ich, heutzutage machen, man kommt und macht Tamattu'. Man kommt und macht Tamattu'. Wenn man Tamattu' machen möchte, diese Form vom Hajj, dann beginnt man als erstes mit denjenigen Ritualen, Manasik, für die Umrah. Ganz einfach. Weil man kommt ja mit der Absicht, erstmal Umrah zu machen. Und dann tritt man aus dem Waldzustand raus. Und dann irgendwann, Yawm al-Tarwiyah, das ist die Sunnah, am 8. Tag von Dhul-Hijjah, geht man dann wieder in den Zustand von Hajj rein und macht dann die Hajj. Okay? Also beginnt man mit der Umrah. Und zwar kommt man dann, ist es die Sunna, dass man, wenn man von der Richtung Al-Mi'lah kommt, das heißt das Grab, das bekannte Grab in Mekka, wenn man von dort aus kommt, dass man dann von oben in die Moschee hineingeht, weil ein bisschen erhöht ist, die Stelle, und dass man vom Bab Bani Shaybah hineinkommt. Und den Dua, den man spricht bei der Mekka Moschee, ist genau derselbe Dua, wie man bei allen anderen Moscheen spricht. Wenn man in Mekka dann ankommt und die Umrah vollziehen will, beginnt man natürlich mit dem Tawaf. Das heißt, man beginnt damit, das Haus Allahs, die Kaaba, siebenmal zu umschreiten. Und man beginnt vom schwarzen Stein. Man beginnt vom schwarzen Stein und wendet sich mit dem ganzen Körper in Richtung diesen schwarzen Stein und fängt an. Das schnelle Laufen, Ramal, macht man bei Tawaf al-Qudum. Macht man bei Tawaf al-Qudum und nicht im Pflicht-Tawaf. Das heißt, Tawaf al-Qudum ist derjenige Tawaf, der macht, wortwörtlich heißt der Ankunftstawaf. Man kann das machen, das ist eine Sunna. Okay? Und wenn man diesen Tawaf al-Qudum macht, als Ankunftstawaf, besonders derjenige macht das auf jeden Fall, der kein Tamattu' macht, der einfach nur kommt, um Hajj zu machen. Was will er machen, wenn er in Mekka reingeht? Er fängt mit Tawaf an. Sowieso. Das ist ein Tawaf al-Qudum, die Ankunftstawaf. Der nicht Teil der Hajj jetzt ist, direkt, sondern einfach, wenn man da ankommt, macht man Tawaf. Und das schnelle Laufen beim Tawaf ist Sunnah in den ersten drei Ashwat, also in den ersten drei Umrundungen. Da macht man folgendes, man läuft ein bisschen schneller, das heißt die Schritte werden, die Abstände der Schritte sind geringer und man läuft ein bisschen schneller. Es ist aber kein Rennen, dass die Beine irgendwie gleichzeitig teilweise in der Luft sind, nein, es ist einfach ein bisschen, die Schritte werden kürzer und schneller. Und gleichzeitig macht man was? Man macht seine rechte Schulter frei. Und dann weist man natürlich immer auf einen Fehler hin. Manche Leute denken, dass sie im ganzen Hajj, die rechte Schulter frei haben. Das ist na. Also das heißt, man wickelt das Oberkleid, man hat ja zwei, als Mann zwei Kleider an und zwei Tücher an, und man wickelt das Unterkleid von unter, unter der Achselhöhle, sodass die rechte Schulter frei bleibt. Das gilt für die ersten drei Ashwat, die ersten drei Umrundungen, und nicht für die ganze Hajj. Und der Prophet hat zum Beispiel verboten, dass man betet und nichts auf seiner Schulter hat. Ja, das machen viele Leute, deswegen darf man darauf hinweisen. Der Prophet hat gesagt, niemand von euch soll beten, wenn nicht auf seiner Schulter etwas von seinem Kleidungsstück ist. Ja, also verboten. Und weil manche Leute eben haben dieses Bild vom Haji, der muss immer die rechte Schulter frei halten, das ist nicht richtig. Und das gilt für die ersten drei Umrundungen, wenn man schnell läuft. Das ist vereinfacht, ne? Wenn man nämlich schnell läuft, dann ist die Bewegung einfacher. Das ist, wallah alam, die Weisheit, die dahinter steckt. Und auch wenn man Umrah macht, egal ob es die Umrah ist für Tamattu' oder wenn man diesen Tawaf macht mit der Absicht, Umrah zu machen für den Qiran, dann auch, weil der Qarin macht ja die gleichen Handlungen wie der Mufrid. Na. Und der Mufrid, denke der Ifrad macht, das heißt, der den Hajj alleine macht, beginnt Tawaf mit Ar-Ramal, wenn es Tawaf al-Qudum ist. Also, wenn ich nach Hajj komme und beginne mit einer Umrah, dann mache ich in den ersten drei Umrundungen, mache ich diesen Ramal, den ich gerade erklärt habe. Und wenn ich aber zum Beispiel zum Ifrad Hajj machen möchte und nicht keine Umrah also deswegen mache, ja, dann trotzdem, wenn ich nach Makka komme, mache ich in den ersten Umrundungen die ersten, dann mache ich erstmal Tawaf al-Qudum, ein Ankunftstawaf, ein extra Tawaf, ja, auch wenn ich keine Umrah mache. Und diesen Ankunftstawaf macht man die ersten drei Runden, diesen Ramal, als Mann. Ja. Und wenn man Mufrid ist und kein Tawaf al-Qudum macht, wenn man Mufrid ist, also eigentlich nur Hajj machen will, und diesen Ankunftstawaf nicht macht, dann haben manche Ulama gesagt, dass man in dem Tawaf, der Pflicht ist, der Bestandteil des Hajjes, dann diese ersten drei Umrundungen, diesen Ramal machen soll. Mit Ramal ist das gemeint, dass man eben kurze Schritte macht, aber schnell rennt oder schnell geht. Und mit Al-Tiba' damit ist gemeint, dass man eben die rechte Schulter frei lässt. Na, wenn man dann diesen Tawaf gemacht hat, oder während dem Tawaf achtet man darauf, dass man nicht irgendwann mal dem Haus die rechte Schulter zeigt. Weil wir wissen, umkreisen wir die Kaaba gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn man irgendwie eine Zeit lang mal die rechte Seite gezeigt haben sollte, dann muss man diese einigen Schritte zurücklaufen und noch einmal diese Strecke nochmal laufen. Na, weil man muss die ganze Zeit der Kaaba die linke Schulter zeigen und nicht die rechte. Und wenn man mit dem Tawaf beginnt man damit, dass man den schwarzen Stein küsst und oder anfasst, je nachdem. Wenn man den schwarzen Stein, also Al-Hajar Al-Aswad, wenn man diesen schwarzen Stein küsst, hat man ihn geküsst, fertig. Wenn man ihn allerdings anfasst mit der Hand, dann küsst man seine Hand. Und wenn man den schwarzen Stein mit einem Gegenstand anfasst, küsst man den Gegenstand. Wenn man allerdings den schwarzen Stein nicht berührt hat, auch nicht mit einem Gegenstand, sondern nur darauf gezeigt hat, von weitem weg, dann küsst man diese Hand nicht oder diesen Gegenstand nicht, mit dem man gezeigt hat. Man achte hier auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Ja, Umar, innaka rajulun qawi. O Umar, du bist ein starker Mann. La tuzahim ala al-hajar. Also drängel dich nicht vor, um zu diesem Stein zu kommen. Fatu'zi al-da'if. Dann wirst du den schwachen Menschen bedrängen. Wa in wajadta khalwatan fastalimhu. Und wenn du eine Lücke findest, dann berühre ihn. Wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Und wenn nicht, dann wende dich ihm zu, also mit deinem Körper, und kabbir und mach takbir und sag Allahu Akbar. Und deswegen sagt man jedes Mal, wenn man zum Stein kommt, wendet man sich dem Stein zu und sagt Allahu Akbar. Und egal, ob man in Richtung der Kaaba zeigt oder den schwarzen Stein anfasst, so macht man das mit der rechten Hand, denn Ibn Umar radiallahu anhu hat überliefert, dass der Prophet den Stein mit seiner Hand anfasste und ebenso hat er das dann auch gemacht. Und es ist authentisch überliefert über Abu Huraira, über Abu Sa'id al-Khudri und über Ibn Umar und über Jabir ibn Abdullah radiallahu anhum, dass sie Sujud gemacht haben auf dem Stein, auf diesem schwarzen Stein, indem man eben seine Stirn darauf auch macht. Und Umar radiallahu anhu hat ja gesagt, in seinem bekannten Ausspruch, und der Hadith ist authentisch bei, also sahih bei Abu Dawud, er sagte, Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Das heißt, ich weiß sicherlich, dass du ein Stein bist, der weder nützen kann noch schaden kann. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Und hätte ich nicht den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم gesehen, dass er dich küsst, dann hätte ich dich nicht geküsst. Na, wenn man dann diese sieben Umrundungen gemacht hat, das Tawaf, und man darf den Tawaf unterbrechen aufgrund von Notwendigkeiten. Das heißt, wenn es zum Gebet gerufen wird. Oder wenn man sein Wudu verloren hat, nach der Mehrheit der Ulama, ist der Wudu Voraussetzung für die Gültigkeit des Tawaf, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eben gesagt hat, dass das Umkreisen des Hauses ein Gebet ist, außer dass man darin reden darf. Das heißt, wenn man seine Gebetswaschung verloren hat, darf man von der Stelle weggehen und seine Gebetswaschung neu machen. Und macht von der Stelle weiter, wo man aufgehört hat. Und ebenso, wenn das im Gebet gerufen wird, macht man von der Stelle weiter, von der man aufgehört hat. Wenn man dann fertig ist, na, noch eine Bemerkung vielleicht zu dem Tawaf. Der Tawaf gilt nur innerhalb der Moschee. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. Das heißt, und reinige mein Haus für die es Umkreisenden. Und man darf in den höheren Etagen auch Tawaf machen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, dass wenn jemand, das ist der Hadith al-Jami' und der ist sahih, das heißt, wenn jemand anderes ungerecht behandelt und von ihm ein Stück Erde stiehlt, also gemeint ist Fläche, Grundstück, Erde stiehlt, und selbst wenn es nur so groß wäre wie eine Handfläche, dann wird es ihm das Siebenfache von sieben Erden ihm das an den Hals gebunden, an dem Tag der Auferstehung, und muss dann hinter sich herschleppen. Und das weist darauf hin, nach Tafsir, dass eben die sieben Erden übereinander sind, dass eben die unteren Erden die gleiche Regelung erhalten wie die oberen Erden. Und davon haben die Ulama einige Sachen abgeleitet. Und zwar ist der Besitzer eines Hauses auch der Besitzer der Luft darüber und auch der Besitzer von Schätzen, wenn es in der Erde Bodenschätze gäbe. Und ebenso, wenn man I'tikaf macht und sich in einer Moschee befindet, dann gilt das Dach der Moschee und das Erdgeschoss der Moschee auch als Teil des I'tikaf-Ortes, allerdings nicht außerhalb dieses Ortes. Das heißt, wenn es in der Moschee eine Treppe geht, die rauf und runter geht, dann befindet man sich innerhalb. Aber was die Leute heutzutage machen, und gehen aus dem Ort raus, gehen in die Bibliothek oder sie gehen irgendwie in die, zum Beispiel ins Restaurant, ja, um sich zu unterhalten, das alles hat nichts mit I'tikaf zu tun, sondern man muss natürlich in dem Raum bleiben. Ne? Und wenn man mehrere Tawafs machen möchte, dann darf man das machen. Und was wir nicht erwähnt haben, wenn man Tawaf fertig hat, macht man ein Sunna-Gebet. Und zwar nach dem Tawaf. Macht man zwei Raka'at, zwei Gebetssequenzen, am besten hinter dem Maqam von Ibrahim, hinter dem Standort von Ibrahim. Das ist allseits bekannt, neben der Kaaba, die Stelle, wo seine Fußabdrücke sind. Und dahinter, wenn man dahinter sein kann, um zu beten, dann ist es eine gute Sache. Allerdings, wenn es zu eng ist und zu viel, wenn es keinen Platz gibt, um dort zu beten, dann soll man woanders beten. Und die ganze Moschee ist ein Ort, wo man beten darf, wo man diese zwei Rakaat beten darf. wenn man jetzt, und die Sunna darin ist, dass man in der ersten Raka'a Surat Al-Kafirun liest und in der zweiten Raka'a Surat Qul Huwallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas liest. Wenn man mehrere Atwifa, mehrere Tawafs hintereinander machen möchte, dann darf man das und kann dann einfach danach die Sunna-Gebete hintereinander verrichten. Beim Umschreiten des Hauses sei noch angemerkt, dass man nicht nur den schwarzen Stein jedes Mal Sunna ist, ihn zu berühren oder zu küssen oder auf ihn zu zeigen, sondern dass man auch die jemenitische Ecke berührt. Na, die Ecke berührt. Und es gehört nicht zu Sunna, dass man die jemenitische Ecke auf sie zeigt. Na? Aber es ist nicht schlimm. Aber es gehört nicht zu Sunna dazu. Also man zeigt nicht auf die jemenitische Ecke, sondern die jemenitische Ecke berührt man einfach nur und küsst man nicht und einfach nur berühren. Und die anderen Ecken berührt man nicht und küsst man nicht und zeigt man nicht auf sie. Na. Und wenn man zwischen der jemenitischen Ecke ist, die jemenitische Ecke ist die Ecke vor dem schwarzen Stein. Okay? Weil man läuft ja gegen den Uhrzeigersinn und bevor der schwarze Stein kommt, der neben der Tür ist, direkt, von der Tür aus gesehen rechts, oder wenn man drauf schaut auf die Tür, dann links davon ist der schwarze Stein. Und auf der anderen Ecke, auf der Ecke vor dem schwarzen Stein, das ist die jemenitische Ecke. Na. Es gibt noch eine Sache bei der Kaaba, die nennt man Shadarwan. Das ist bei der Kaaba, am Fuß der Kaaba, außenrum, ist das sowas wie eine schräge Platte, die sich da befindet. Okay? Und diese schräge Platte sagen manche Ulama, wie Sheikh Shinqiti, dass wenn man darauf läuft, dann ist der Tawaf ungültig, weil sie als Teil der Kaaba gilt. Okay? Und andere Ulama, wie Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sie sagen, nein, das gehört nicht zur Kaaba dazu. Auf jeden Fall soll man das vermeiden. Und das ist auch nicht, normalerweise läuft man nicht darauf. Aber manche Leute, vielleicht irgendwie, wenn sie etwas umgehen wollen, laufen sie kurz, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, warum man das benutzen müsste. Aber manche Leute machen das vielleicht auch. Wie dem auch sei, wenn man also auf diesem Shadarwan läuft, ist es ungültig nach einer Ansicht der Ulama. Oder wenn man das Haus nackt umschreitet oder unrein ist, dann ist der Tawaf ungültig. Oder ohne Niyya, wie jede andere Ibadah, ohne Absicht. Naam. Und ebenso, wenn man durch den Hijr läuft. Es gibt einen Hijr, der nicht unbedingt islamische Bezeichnung bekommen hat. Die Leute nennen es Hijr Ismail, aber nach dem, was ich gelernt habe, gibt es keinen Beweis, warum dieser Hijr Hijr Ismail heißt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gegenüber, also wie soll ich sagen, die anderen zwei Ecken. Wir haben gesagt, es gibt die jemenitische Ecke und dann daneben gibt es den schwarzen Stein. So, das sind die zwei Ecken von vier Ecken. Und die anderen zwei Ecken gegenüber, sie sind ja Teil der Kaaba. Warum? Weil etwa circa 6 Ellen von der Kaaba in Wirklichkeit zu kurz sind. Ja? Wir wissen ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, dass er eigentlich die Kaaba neu bauen wollte. Und zwar so groß, wie Ibrahim a.s. sie gebaut hat. Und dann wäre sie in Richtung dieser anderen beiden Ecken noch länger geworden. Etwa 6 Ellen. Und deswegen, wenn man in diesem Becken durchläuft, um Tawaf zu machen, dann ist man praktisch durch das Haus durchgelaufen. Und dann hat man keinen Tawaf gemacht. Tawaf ist ungültig, der Übereinkunft. Es ist Tawaf ungültig. Und das ist eine schöne Sache. Warum? Weil jetzt weiß man, dass wenn man in dieser Stelle betet, befindet man sich in der Kaaba. Also man muss nicht unbedingt durch die Tür reingehen, sondern wenn man sich in diesem Hijr befindet, in diesem Becken, dann ist man innerhalb der Kaaba und es erhält die gleichen Regeln wie die Kaaba selbst. Und da kann man seine Gebete verrichten. Aber man darf natürlich nicht da reingehen, während der Imam außerhalb betet. Dann steht man vor dem Imam. Ja. Deswegen lässt man da auch niemanden beten während den Pflichtgebeten. Während den freiwilligen Gebeten lässt man Leute drin beten, weil sie ja nicht unbedingt mitbeten. Aber Allah A'ala, gibt bestimmt auch Leute, die mitbeten, obwohl sie da drin sind. Kann sein, aber ich weiß nicht. Inshallah nicht. Na, danach, wenn man, den Tawaf beendet hat, ist es und die zwei Rakaat gebetet hat, es ist Sunna, dass man Samsam trinkt und danach nochmal den schwarzen Stein küsst oder berührt. Und danach geht man sofort zum Sa'i. Danach geht man sofort zum Sa'i. Zum Sa'i, also geht man zu dem kleinen Hügel As-Safa. As-Safa ist der erste Hügel, zu dem man hingeht. Und je näher man, wenn man nah an ihn rankommt, sagt man, also man fängt mit As-Safa an, weil der Prophet gesagt hat, فَبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. Das Hadith ist bei An-Nasai und Sahih. Das heißt, fangt mit dem an, womit Allah auch angefangen hat. Und Allah sagte im Koran, إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ. Er hatte gesagt, wahrlich As-Safa und Al-Marwa. Und hat diese Reihenfolge gesagt, deswegen fangen wir mit As-Safa auch an und nicht mit Al-Marwa. Und wenn man zu As-Safa kommt, dann sagt man beim ersten Mal den Vers aus Surat al-Baqarah. Ich mal nachschauen die Nummer. Und also der Vers ist 158. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun 'alim. Diesen Vers, das man sagt, während man sich auf As-Safa zubewegt. Und es ist überhaupt eine Sunna, dass man immer, wenn man irgendwo hochsteigt, dass man Allahu Akbar sagt. Und immer, wenn man irgendwo runtergeht, sagt man Subhanallah. Und die Weisheit, die dahinter steckt, wenn man hochsteigt, dass man sagt Allahu Akbar, weil man gewinnt an Höhe und man sagt sich selbst, Allah ist noch größer und steht noch über einem unter. Und Subhanallah, lobpreist Allah SWT, weil man sich selbst für ihn erniedrigt, wenn man runtergeht. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt. Das ist eine Sunna überhaupt, die man sagen kann. Wenn man sich nun auf As-Safa befindet, sagt man dreimal Takbir, also Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, in Richtung Mekka. Und dann sagt man, La ilaha illallah, wahdah, la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und in einer Überlieferung, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Und diesen Dua kennen wir alle. Danach sagt man لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Diesen Dua lernt man auswendig und spricht man ihn. Der Hadith ist sahih überliefert bei Abu Dawud. Danach, also erst Takbir, dann die zwei Tahlil. Tahlil heißt zu sagen La ilaha illallah. Das ist eine vergottete Form. Natürlich hat man mehr gesagt als La ilaha illallah. Also eine Zusammenfassung. Also man sagt die Takbir, dann die beiden Tahlil und dann sagt man ein Dua. Spricht ein Dua. Es gibt keinen bestimmten Dua, den man sprechen muss, sondern man soll einfach Dua sprechen. Danach sagt man wieder dreimal Takbir und dann wieder zweimal Tahlil, wie vorher. Und dann wieder Dua. Also das Ganze zweimal. Beim dritten Mal sagt man wieder dreimal Takbir und wieder zweimal Tahlil. Und dann kann man entweder Dua machen oder nicht. Es gibt zwei Ansichten unter den Ulama. Entweder macht Dua oder macht kein Dua nach dem dritten Mal. Man macht das Ganze stehend und hebt dabei die Hände. Beim Dua hebt man die Hände. Und jetzt macht man Sa'i und beginnt bei As-Safa und bewegt sich in Richtung Marwa. Und zwischen As-Safa und Marwa gibt es oder hat es damals eine kleine Vertiefung gegeben. Oase, nenn es wie du willst. Und da läuft man schneller. Juharwil, da macht man Harwala. Also geht ein bisschen schneller. Genau wie beim Dorf, habe ich gesagt, geht ein bisschen schneller. Da geht man auch ein bisschen schneller. Und heutzutage ist natürlich diese Vertiefung nicht mehr da. Sondern heutzutage gibt es grüne Lampen, die einen kennzeichnen, dass man da schneller gehen soll. Das sind ein paar Meter, Allah Allah, vielleicht 30 Meter, 20 Meter. Na. Und dann kommt man zu As-Safa, dann kommt man zu Al-Marwa und spricht dort genau den gleichen Dua, den man auch auf As-Safa gesprochen hat, wie wir gerade eben gesehen haben. Und in dieser Vertiefung, dieser kleinen Oase, ist es überliefert, hat Imam Ahmad in seinem Musnad über Ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert, dass er gesagt hat, während er schneller gelaufen ist in dieser kleinen Oase, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Diesen Dua kann man dann sprechen. Wenn man dann fertig ist mit diesem, ja, wir sind jetzt, ich erinnere nochmal dran, wir sind jetzt gerade Mutamatti'in. Wir machen gerade Tamattu'. Das ist, wenn man erst Umrah macht und dann in Makkah bleibt und danach Hajj macht. Okay? Dann, wenn man damit fertig ist, dann hat man die Gottesdienste verrichtet, bis auf eine kleine Sache. Dann, jetzt muss man seine Haare kürzen oder rasieren. Und zwar, der Mann hat die Wahl. Er rasiert entweder seine ganzen Haare ab und das ist besser für ihn, denn unser Gesandter Allah, der Gesandte Allah SWT, hat für ihn dreimal gebetet, hat gesagt, möge Allah sich denjenigen erbarmen, die ihre Köpfe ganz scheren, hat er dreimal gesagt, und er hat einmal Dua gemacht für diejenigen, die dann ihre Köpfe, ihre Haare nur kürzen. Na, das ist die Mindestpflicht, dass man seine Haare kürzt. Und die Frau ebenfalls, aber sie rasiert nicht die Haare, sondern sie kürzt die Haare, und zwar so groß wie, man sagt ungefähr wie, also das erste Gelenk von einem Finger. Also so ungefähr. Und wenn jemand keine Haare hat, dann soll er, entweder entfällt es ihm, oder manche Ulama haben gesagt, er soll trotzdem mit der Klinge über seine Haut fahren, weil es eben ein Gottesdienst ist und man das macht, was man machen kann. Und den Teil kann man machen. Und zweitens, falls doch Haare da sind, die dann eben wegrasiert werden. Na. Und wenn man das gemacht hat, dann darf man aus seinem Ihram-Zustand austreten. Wenn man also das gemacht hat, Bismillah, die Haare gekürzt hat oder rasiert hat als Mann, dann ist man fertig mit der Umrah. Und man tritt aus seinem Ihram-Zustand dadurch aus. Und es ist einem alles erlaubt, was vorher verboten war. Alles. In Bezug auf die Frauen, in Bezug auf Parfum, in Bezug auf die Kleidung, auf Kürzen der Fingernägel, der Kürzen des Schnurrbartes. Man darf wieder die Achselhaare rausziehen, wenn man das braucht. Und man ist halal bis zum Yawm al-Tarwiyah. Der Tag der Tarwiyah ist der 8. Tag von Dhul-Hijjah, weil an diesem Tag macht man dann, es ist Sunnah, die Absicht jetzt nehmen zum Hajj, wie wir gleich sehen werden. Das war der Mutamatti'. Was allerdings denjenigen angeht, der Qarin ist oder Mufrid, er macht Tawaf al-Qudum nur. Das heißt, er macht nur ein Ankunftstawaf. Und wenn er möchte, darf er danach schon den Sa'i machen, der Pflicht ist für seine Hajj. Ja. Das darf er machen, dann hat er es schon hinter sich. Das darf er machen. Oder er macht es eben oder er bleibt eben einfach auf seinem Ihram, bleibt er sowieso auf jeden Fall, oder er macht diesen Tawaf, diesen Sa'i am Yawm al-Nahr, am Tag des Opferfestes. Das ist der normale Tag, wo man das Sa'i machen würde und auch die Pflicht Tawaf machen muss und so weiter und so fort. Also wo man machen kann ab diesem Tag. Aber das werden wir inshallah noch erwähnen. Also noch einmal zusammengefasst. Es gibt drei Formen von Al-Hajj. Es gibt den Ifrad, dass man Hajj alleine macht. Und man nimmt den Waldzustand an und bleibt bis zum Tag des Eid in diesem Waldzustand. Und dann rasiert man seinen Kopf oder kürzt seine Haare und macht den Tawaf und macht den Sa'i zwischen As-Safa und Marwa, wenn man nicht schon vorher eben Sa'i gemacht hat. Und dann tritt man aus seinem, dann tritt man aus dem ganzen Waldzustand raus, dem ganzen, wenn man diese Sachen alle gemacht hat, dann ist man aus dem ganzen Waldzustand schon raus. Oder man macht Qiran. Dann beabsichtigt man, dass man den Waldzustand annimmt für Hajj und für die Umrah. Und die Taten, die man macht, ist genau die gleiche Tat, wie jemand, der nur Hajj machen will. Nur man hat die Absicht, auch Umrah zu machen, gleichzeitig. Und das ist mit inbegriffen. Man macht praktisch Tawaf um das Haus mit beiden Absichten und Sa'i mit beiden Absichten. So hat man beides dann Nur diese Person muss ein Opfer leisten, ein Hadi leisten. Und dieses Hadi muss er mitgebracht haben, von außerhalb. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat allen, die kein Hadi dabei hatten, angeordnet, dass sie sich befreien sollen von ihrem Zustand. Und alle, die ein Hadi dabei hatten, sie durften, Qiran machen. Sie mussten Qiran dann machen. Also wenn man Tamattu macht, bringt man nicht sein Opfertier mit. Aber wenn man Qiran macht, bringt man es mit. Und wenn man Tamattu macht, dann muss man sein Opfertier nicht mitbringen, sondern man kann einfach dort anordnen, dass eins geopfert wird. Was, glaube ich, auch die meisten Leute machen. Na. Und die dritte Form ist Tamattu, dass man eben Umrah macht, vom Miqat absichtlich erstmal die Umrah zu machen. Dann macht man die Umrah, tritt aus dem Zustand ganz raus, bleibt halal die ganze Zeit. Und danach macht man eben, am Yom Tarwiyah, dann die neue Absicht für Umrah, für die Hajj und tritt in den Weihzustand ein. Ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden. Es ist mustahab, dass wenn man Mufrid ist oder Qarin ist und kein Opfertier mit sich genommen hat, dann soll man, wenn man Qarin absichtlich hat, man hat kein Tier dabei, dann soll man es umwandeln in ein Tamattu. Oder wenn man als Mufrid gekommen ist und nur Hajj machen wollte, kommt man an, dann ist es auch mustahab, dass man erst doch die Umrah macht. Okay, das darf man machen, weil es ein besserer Zustand ist, als nur die Umrah, nur die Hajj zu machen. Dann macht man erstmal die Umrah und danach die Hajj. Das darf man machen. Und der Mutamatti' wenn er dann seinen Weihzustand annehmen möchte, nimmt er ihn an der Stelle, wo er ist. Okay, denn man muss sich nicht an irgendeinen bestimmten Ort begeben, um Ihram-Zustand zu machen, sondern man macht es einfach von Mina aus, von Yom Tarwiyah. Na. Das ist der achte Tag, also von irgendwo. Na. Auf jeden Fall von irgendwo macht man den Ihram-Zustand, nicht von Mina aus, Entschuldigung. Ich habe gemeint, das ist der Tag, an dem man sich nach Mina begibt. Der achte Tag ist der Tag, wo man sich nach Mina begibt. Und vorher war man irgendwo anders. Wenn man Tamattu machte, war man irgendwo halal, irgendwo anders. Ne? Zum Beispiel in Makkah. Man macht dann einfach fast die Absicht und dann bewegt man sich nach Mina. Und geht nicht erst nach Mina, sondern dann macht die Absicht oder so. Ja. Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, ist ja der berühmte Sahabi, der die Geschichte des Propheten erzählt hat über seinen Hajj. Er hat eine berühmte Erzählung über den Hajj des Propheten überliefert. Und er sagte, فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. Alle haben dann den Weihzustand verlassen und haben ihre Haare geschoren, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und diejenigen, mit denen, die ein Opfertier mitgebracht hatten. Und zwar, weil die ja Qiran gemacht haben. Ja. Der Prophet hat ja Qiran gemacht. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُ إِلَى مِنَا فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. Das heißt, sie sind dann in Richtung Mina gegangen, von Mekka aus, haben sich in Richtung Mina bewegt und haben die Hajj beabsichtigt. Na. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, wenn es der achte Tag von der Hajj ist, der Yom al-Tarwiyah, dann macht man, dann geht man in den Weihzustand über. Und wenn man möchte, also wie man das gemacht hat beim Miqat aus. Beim Miqat aus, was war das? Man hat einfach, die Sunna wäre es gewesen, dass man den Weihzustand annimmt, nach einem Pflichtgebet, haben wir gesagt. Und wir haben gesagt, es gibt kein spezielles Gebet irgendwie dafür. Man macht es nach einem Pflichtgebet und soll sich vorher reinigen, das ist Mustahab und so weiter und so fort. Und zieht dann die Kleidung an, als Mann, zieht man bestimmte Kleidung an. Und das Gleiche, was man da gemacht hat, macht man auch, also wie man am Miqat gemacht hat, das Gleiche macht man auch am achten Tag von Tarwiyah. und bewegt sich in Richtung Mina. Also es gibt keine, es ist kein Unterschied, ob man da in Weißzustand geht oder dort Weißzustand geht. Es ist die gleiche Handlung gewesen. Und wenn man möchte, sagt er, macht man das von Makka aus. Und wenn man möchte, kann man das auch von außerhalb Makka machen. Das ist das Richtige. Und und der Gesandte Allah hatte seine Gefährten angeordnet, von Al-Batha ihren Weihzustand anzunehmen. Das ist eine Gegend von Makka. Und es ist die Sunna, dass man es eben irgendwo macht, wo man sich gerade befindet. Und der Mekkaner macht es von seiner Familie aus, da wo er gerade wohnt, weil er sich normalerweise dort befindet. Und wie eben der Gesandte Allah gesagt hat, man kana manziluhu duna Makka. Das heißt, derjenige, dessen Wohnort sich innerhalb von Makka befindet, dann macht es dann von der Stelle aus, wo er sich befindet. Na, der Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, als es dann am Donnerstagvormittag ist er, also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, mit den Muslimen, die mit ihm waren, nach Mina gegangen. Und sie haben beabsichtigt, die Hajj sie haben den Weihzustand angenommen für den Hajj. Und niemand, er sagte dann, وَلَمْ يَدْخُلُوا إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَحْرُمُوا مِنْهُ. Das heißt, sie sind nicht in eine Moschee gegangen, um dort Ihram zu machen. Sondern sie haben einfach Ihram gemacht und Makka war schon hinter ihren Rücken. Also Makka hatten sie schon verlassen. Und nach dem Ihram beginnt man, sich zu beschäftigen mit der Talbiya. Die wir erwähnt haben. Also لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Und sobald man den Ihram zwischen angenommen hat, beginnt man mit der Talbiya. Und man macht hebt seine Stimme dabei. Na. Bis eben man die Säule bewirft am Tag vom Eid. Am Tag vom Eid bewirft man die große Säule und bis zu diesem Zeitpunkt sagt man die Talbiya, die wir erwähnt haben. Dann geht man nach Mina. Und das Beste ist, dass man den Ihram annimmt und auch sich in Richtung Mina bewegt vor dem Dhuhr, vor der Dhuhr-Zeit. Zawal ist, wenn die Sonne genau im Zenit steht. Das ist eine verbotene Zeit. Und bevor dieser Zeit sollte man das machen, das ist die Sunna. Und dann betet man in Mina das Dhuhr-Gebet, das Asr-Gebet am achten Tag, Dhuhr-Gebet, Asr-Gebet, Maghrib-Gebet, Isha-Gebet und Fajr-Gebet. Und man übernachtet in dieser Nacht dann dort, logischerweise, wenn man bis Fajr dort ist. Also von der 8. auf den 9. übernachtet man in Mina. Aufgrund der Aussage von Jabir, radiallahu anhu, dieser Überlieferer des Hadithes, dass der Gesandte Allah sallam eben nach Mina geritten ist und hat dort das Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Fajr-Gebet verrichtet. Dann hat er ein wenig verweilt dort, bis die Sonne aufgegangen ist. Und das ist, und das ist keine Pflicht, sondern es ist eine Sunna. Das heißt, wenn man nicht in Mina gewesen ist, ist es keine Pflicht. Man kann auch direkt nach Arafat gehen am 9. Tag, ohne in Mina gewesen zu sein. Aber das ist die Sunna, wie der Professor damit gemacht hat. Und auch, dass man die Gebete dort verrichtet, ist Sunna. Und, dass man die Gebete dort verrichtet, ist besser als in Mekka. Also manche Leute, die sagen sich, warum sollen wir in Mina diesen Tag verbringen und die 5 Gebete dort verrichten, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Fajr? Lass uns doch lieber in der Moschee in Mekka das verrichten. Mehr Belohnung. Nein, der Prophet hat es aber nicht so gemacht. Deswegen ist es besser, diese Gebete in Mina zu verrichten, als in der heiligen Moschee in Mekka. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, hätte der Prophet nicht von Mekka losgehen müssen nach Medina. Wäre gleich dort geblieben, von dort nach Arafat. Aber er ist nach Mina gegangen. Und der Prophet hat gesagt, nach Mina. Ja. Denn der Gesandte Allah hat ja gesagt, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Das heißt, übernimmt von mir die Rituale. Na. Am frühen Morgen des 9. Tages nach dem Sonnenaufgang beginnt man sich dann auf den Weg zu machen nach Arafat oder Arafah. Beides ist richtig. Und das Beste ist, man geht nach Fajr los und betritt es allerdings erst nach Zawal. Das heißt, man nimmt sich Zeit und man macht auch Pause zwischendurch, weil es ist nicht so weit weg, also die Strecke. Ja. Aber man braucht nicht unbedingt 5-6 Stunden dafür. Also normalerweise, ich weiß nicht, vielleicht wenn man normal läuft, eine Stunde. Auf jeden Fall läuft man von dort los und geht Sünde ist, dass man erst nach Zawal reingeht, weil erst ab nach dem Zawal gilt das Stehen in Arafat. Gilt das stehen? In Arafat. Also erst ab Dhuhrzeit sozusagen. Zawal ist ja, wenn zu einem Zenit steht. Kurz danach beginnt erst Dhuhrzeit. Ne? Und in Arafat darf man überall stehen, außer in Uranah. Uranah ist eine Ortstadt, die der Prophet mit uns verboten hat. Er hat gesagt, Arafatu kulluha mawqif wartafi'u an batni Uranah. Das heißt, Arafat, überall darf man stehen, aber haltet euch fern von Uranah. Und heutzutage sind die Grenzen festgelegt. Also, was heißt festgelegt? Also, markiert, meine ich. Grenzen sind sie schon damals. Heutzutage sind die Grenzen festgelegt, markiert. Und deswegen, wer sich darin befindet, befindet sich sicherlich in Arafat. Wer sich außer den Markierungen befindet, dann befürchtet man, dass er sich nicht in Arafat befindet. Und das ist gefährlich, weil wer in Arafat nicht gewesen ist, der hat keinen Hajj gemacht. Deswegen soll man darauf achten, dass man auch wirklich innerhalb der Zone ist. Es gibt unglaublich viele Hujjaj, die sich außerhalb aufhalten. Wenn dann die Sonne ihren Zenit verlassen hat, das heißt die Dhuhrzeit eingetreten ist in Arafat, betet man das Dhuhr-Gebet und das Asr-Gebet und kürzt es und fest es zusammen. Und kürzt es und fest es zusammen bei allen Ulama. Weil das gilt bei manchen Ulama, sagen sie, der Grund davon ist, dass man auf Reise ist, und die anderen sagen, dass der Grund davon ist, eben weil es ein Gottesdienst an sich ist. Ja. Also normalerweise bei den Hanafiya, sie fassen ja keine Gebete zusammen. Aber da fassen sie auch Gebete zusammen, weil sie eben sagen, dass es ein Gottesdienst ist in dieser, in der Dhuhr und Asr. Dhuhr und Asr. Dhuhr und Asr. Mittag und Nachmittags. Und zusammen kürzen, das heißt, vier Rakat werden zwei. Und man fasst sie zusammen zur Zeit, das Dhuhr-Gebet ist besser, dann kann man nämlich sich konzentrieren auf die Dua, die man spricht bis zum Sonnenuntergang. Man bleibt ja in Arafat, bis die Sonne untergeht. In Mina passt man nicht zusammen. In Mina passt man nicht zusammen, nein. In Mina kürzt man nur. Meinst du Jamaat Qadim? In Mina kürzt man nur. In Mina fasst man nicht zusammen. In Arafat macht man Jamaat Taqdim. Wenn man Jamaat Ta'khir macht, darf man auch, aber Jamaat Taqdim ist besser, dass man sich konzentriert auf den Dua, den man sprechen möchte. Denn das ist ein Zeitpunkt, wo man hofft, dass Allah Ta'ala die Gebete annehmen wird. Na. Und man muss nicht zum Jabal al-Rahma gehen, das heißt zum Berg der Barmherzigkeit gehen. Es gibt einen bestimmten Berg, wo viele Leute drauf gehen. Das ist der Berg, wo der Prophet sallam seine Predigt gehalten hat, seine Abschiedspredigt. Und man muss aber nicht dorthin gehen. Ja, und das ist, und der Prophet hat ja gesagt, waqaftu ha huna wa arafa kulluha mawqif. Das heißt, ich habe zwar hier gestanden, aber Arafat, überall darf man da stehen. Ja. Deswegen ist es kein, und man muss auch ihn auch nicht gesehen haben, den Berg, und man muss auch nicht dahin gegangen sein. Und man muss auf keinen Fall, soll auf keinen Fall Dua machen in die Richtung dieses Berges, sondern man macht Dua in Richtung der Kaaba, ja, was eigentlich normal sein soll. Und man sollte an diesem Tag Dua machen und sich unterwerfen, Allah subhanahu wa ta'ala, zusätzlich unterwerfen, also noch mehr als sonst, und Tauba machen an diesem gewaltigen Tag. Egal, und dann macht man Dua entweder während man reitet, oder wenn man läuft, oder während man steht, oder wenn man sitzt, oder während man liegt, in irgendeiner Form. Und man sucht sich am besten die Ad'iyah raus, die überliefert sind, und die Ad'iyah raus, die zusammenfassend sind. Denn wenn man bestimmt, es gibt bestimmte Ad'iyah, wenn man sie spricht, dann beinhaltet sie alles Gute. Also wenn man sagt, oh Allah, gib mir von allem Guten, ja, dann gibt Allah einem von allem Guten. Und der Prophet hat gesagt, أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. Das heißt, der beste Dua ist der Dua am Tag von Arafat. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. Und das Beste, was diejenigen Propheten, was ich gesagt habe und die Propheten vor mir, ist لا إله إلا الله وحده. Es gibt keinen Gott außer Allah, er ist ein Einziger. لا شريك له, er hat keine Teilhaber. له الملك, ihm gehört das Reich. وله الحمد, ihm gebührt das Lob. وهو على كل شيء قدير, und er hat zu allem die Macht. Und der Hadith ist Hassan bei Al-Jami' überliefert. Nein. Und in Arafat, wenn man dort einen Augenblick gewesen ist am Tag von Arafat, das heißt ab nachdem die Sonne geneigt ist, bis zum kurz vor dem Fajr-Gebet vom Eid-Tag. Das heißt, am 9. Tag ist Arafat. Das beginnt ab dem Dhuhr-Zeit, die Zeit. Bis zum nächsten Tag am Fajr, wenn man kurz vor Fajr, bis Adhan ist. Wenn man irgendwann mal einen Augenblick gewesen ist in Arafat, dann ist der Hajj gültig. Man muss einen Augenblick gewesen sein. Bis Fajr. Bis Fajr hat man kurz Zeit. Vor bis vor Fajr-Zeit. Kurz vor Fajr. Wenn man in der Nacht kurz da gewesen ist, fertig. Dann war man dort gewesen. Das heißt, wenn man nach Sonnenuntergang erst ankommt in Arafat, wo die Leute sich eigentlich schon nach Muzdalifa bewegen, aber dort kurz gewesen ist ein Augenblick, dann ist der Hajj gültig und hat seine Pflicht getan. Wenn man allerdings tagsüber kommt und dort gewesen ist und bevor die Sonne, Frage am Ende, und bevor die Sonne untergeht, rausgeht aus Arafat, dann muss man wieder zurückkehren. Und wenn man nicht zurückkehrt, dann muss man ein Opfer leisten. Das ist entnommen aus der daraus entnommen, dass die Hajj an sich Pflicht ist. Das ist ein Grundsatz. Wenn die Hajj Pflicht ist und der Prophet sallam etwas auf eine bestimmte Art und Weise verrichtet, dann gilt die Form, wie er es verrichtet hat, auch als verbindlich und als Pflicht. Das ist ein Grundsatz. Also, und das ist das daraus entnommen. Allerdings hat der Prophet sallam auch gesagt, man adraka ma'ana hadhihi as-salah, das heißt, wer uns dieses Gebet verrichtet hat. Und damit ist gemeint das Fajr-Gebet in Muzdalifa. Wer mit uns dieses Gebet verrichtet hat. Wa ata Arafat qabla dhalika laylan aw nahara. Das heißt, und vorher in Arafat gewesen ist, entweder in irgendeinem Augenblick nachts oder tagsüber. Faqad tamma hajjuhu. Das heißt, dessen Hajj ist vollständig. Okay? Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Und aus diesem Hadith kann man auch die eine Ansicht entnehmen, dass man auch, wenn man in Arafat gewesen ist tagsüber und vor dem Sonnenuntergang rausgegangen ist, dass der Hajj trotzdem gültig ist. Aber wie gesagt, der Grundsatz lautet normalerweise, so wie der Professor es verrichtet, eine Pflicht verrichtet, so ist es auch Pflicht. Na. Und ein Opfer leisten heißt immer, wie wir gesagt haben, die Tiere, wir haben bestimmte Tiere erwähnt, die man opfern darf. Und oder eben ein Siebtel einer Kuh oder eine Kamel, das haben wir schon erwähnt. Und das ist alles aufgrund der Aussage des Propheten, der hat gesagt, man adraka arafa qabla turu' al-fajr, faqad adraka al-hajj. Das ist eine große Barmherzigkeit. Das heißt, wer Arafat in Arafat gewesen ist, ja? Also das heißt wortwörtlich, wer Arafat noch mitbekommen hat, ja, bevor die Fajr-Zeit angefangen hat, der hat sein Hajj auch mitbekommen noch. Ja, das heißt, der hat auch der Hadith Sahih bei Al-Jami. Und das Stehen in Arafat oder das Sein, man sagt mal Stehen, weil es besser ist, dort zu stehen, als dort einfach nur zu sitzen. Das Sein in Arafat ist ein Rücken von Arkan al-Hajj, ein Bestandteil des Hajj. Und es ist der gewaltigste Bestandteil des Hajj. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Hajju Arafat. Das heißt, der Hajj überhaupt besteht aus Arafat. Und wer außerhalb von Arafat gewesen ist, dessen Hajj ist ungültig. Und wer betrunken war oder geisteskrank oder in Ohnmacht gefallen ist oder Kafir war und trotzdem dort war, all das nützt ihnen nichts, dass sie in Arafat gewesen sind. Es sei denn, sie nehmen den Zustand, den gesunden Zustand an, während sie in Arafat sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Taten annehmen und mit uns zufrieden sein. In Hajj betet man kein Jumu'ah und auch kein Eid-Gebet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat beides nicht gemacht. Eid-Gebet. Eid-Gebet. Wa sallallahu alaihi wa sallam.